Die Rache der Musen, eine Anekdote vom Helikon von Friedrich von Schiller. Weinend kamen einst die Neune zu dem Liedergott. Hör, Papachen, rief die Kleine, wie man uns bedroht. Junge Dintenlecker schwärmen um den Helikon. Raufen sich, hantieren, lärmen bis zu deinem Thron. Galoppieren auf dem Springer, reiten ihn zur Tränk, nennen sich gar hohe Sänger, baden eingedenk. Wollen uns wie garstig nöten, ei, die Grobian, was ich ohne Scham erröten nicht erzählen kann. Einer brüllt heraus vor allen, schreit, ich führ das Heer, schlägt mit beiden Fäust und Ballen um sich wie ein Bär. Pfeift wohl gar, wie ungeschliffen, andere Schläfer wach. Zweimal hat er schon gepfiffen, doch kommt keiner nach. Droht, er komm noch öfter wieder, da sei Zeus dafür. Vater, liebst du Sang und Lieder, weiß ihm doch die Tür. Vater Phöbus hört mit Lachen ihren Klagbericht. Wollen's kurz mit ihnen machen, Kinder, zittert nicht. Eine muß ins höllsche Feuer, geh, Melpomene, leihe Kleidernoten, Leier einer Furie. Sie begegne in dem Gewande, als wär sie verirrt, einem dieser Jaunerbande, wenn es dunkel wird. Mögen dann in finstern Küssen an dem acht'gen Kind ihre wilden Lüste büßen, wie sie würdig sind. Red und Tat, die Höllengöttin war schon aufgeschmückt, man erzählt, die Herren hätten kaum den Raub erblickt, wären wie die Geier auf Tauben losgestürzt auf sie. Etwas will ich daran glauben, alles glaub ich nie. Waren hübsche Jungens drunter, wie gerieten sie, dieses Brüder nimmt mich Wunder in die Kompanie. Die Göttin abortiert hernach, kam raus ein neuer Almanach.